Er hat gesagt, es ist nichts. Also nichts Organisches. Nichts Greifbares. Nichts, was man sehen kann oder fühlen oder hören. Oder schmecken. Zum Glück auch nicht riechen. Oder? Man kann doch nichts riechen, oder? Er hat gesagt, nein, nichts. Wirklich nichts. Und ich glaube das auch. Ich fühle mich schon ganz anders. Besser irgendwie. Auf alle Fälle bin ich wahnsinnig erleichtert. Wirklich wahnsinnig. Nicht, dass es weg ist. Das kann man ja auch nicht erwarten. Wie sollte das von einem Tag auf den anderen weg sein? Aber ich kann jetzt besser damit umgehen. Es wieder selbst in die Hand nehmen. Man hat doch auch ein Gefühl für seinen Körper. Die ganzen Untersuchungen, eigentlich sind die nur da, damit man das Gefühl für seinen Körper wiederbekommt. Dass man sieht, da ist nichts. Da gibt es nichts zu sehen. Oder sieht man mir was an? Nichts zu hören. Oder hört man was? Nichts zu fühlen. Klar, natürlich. Was soll er auch fühlen? Man kann ja nicht sagen, hier, genau hier ist das. Hier genau fühle ich das. Und dann legt er die Hand drauf und sagt, ah ja, genau. Ich fühle das auch. Und selbst wenn, was würde einem das helfen? Gut, man wüsste, dass man nicht spinnt, aber man könnte nie sicher sein, ob er wirklich genau das auch fühlt, was man selbst fühlt. Das ist das Problem beim Fühlen. Wenn man zusammen auf ein Röntgenbild schaut, dann sieht man dasselbe. Man sieht den weißen Fleck oder den schwarzen Fleck, mit dem Unterschied, dass er weiß, was der Fleck bedeutet und ich das eben nicht weiß. Aber wir sehen beide dasselbe, den Fleck. Und dann sagt er, das ist kein Fleck. Da müssen Sie keine Angst haben. Also, das ist schon ein Fleck, aber der ist völlig normal. Der bedeutet nichts. Oder wenn man was hört, das Klicken. Wenn ich den Kopf nach vorn lege, oben zwischen Nasenwurzel und Stirn, hört man das? Das hört man doch, oder? Man hört das doch auch, oder? Also, er hat's gehört, ohne Stethoskop, einfach so. Aber das ist auch nichts. Bedeutet nichts. Da rückt sich nur was zurecht. Das ist ganz normal. Völlig normal. Nur eben mit dem Fühlen. Jule, Julia, Juliska. Ein Hörspiel von Frank Witzel. Hinlegen hätte ich mich müssen, so übernächtigt, so nah an der Ohnmacht, so kaputt, so ausgezehrt, so hilflos, so zusammengeschrumpft, wie ich war. Taub und überempfindlich zugleich. Jeder Luftzug auf meine Haut ein Brennen. Selbst wenn die Luft sich nicht bewegt, selbst wenn die Luft nur da ist, das Licht nur da ist. Die Vorhänge zulassen und mich hinlegen. Mir einen Kamillentee kochen und mich hinlegen. Gut zu mir sein und mich hinlegen, wie auf den Ratgeberseiten von Frauenzeitschriften beschrieben. Mir eine kleine, herzförmige Wärmflasche auf den Bauch legen und den Kamillentee in kleinen Schlucken trinken und meine Lieblings-CD hören, mein Lieblingsgedicht lesen, an eine schöne Wiese denken, wo ich in der Sonne liege, die nicht auf meine wunde Haut brennt, sondern mich wärmt, während die Wolken über mich hinwegziehen, sich nicht in meine offenen Pupillen fräsen, sondern sie beruhigen, wie alles Schöne, was man sich vorstellen kann, bis ich müde werde, müde, ganz müde, wegsinke und schlafe, traumlos schlafe oder auf einer Wiese liege und durch wabernde Nebel stapfe. Ah. Beziehung zwischen Rätseln. Beziehung zwischen Rätseln. Warum? Weiß ich gar nicht, was warum das ist. Warum sitzen überall als Sehnen? Warum? War was in der Zwischenzeit? Nö, nichts. War nichts. Ach, gut, Gott sei Dank. Schön. Ich brauche einfach noch 2 Minuten. Mhm. Brauche noch einen Moment. Ja. Oder sagen Sie... Manchmal am Wort vielleicht einen Satz und oder sagen Sie dann lerne ich den Kraft auswendig und ein Haus voller Essen. Man riecht doch nichts, oder? Ich meine, ihr riecht doch nichts, oder? Meine Mutter hat mir zu Ostern ein Parfum geschenkt, dezent. Nicht so süßlich, eigentlich gar nicht schlecht. Aber ich habe gedacht, will sie mir damit was sagen? Und ich habe mir deshalb gleich was aufgetan, mich aber trotzdem am Tisch immer ein Stück weiter nach hinten gesetzt. Immer ein Stück zur Seite. Ich konnte mich trotzdem nicht entspannen. Was heißt trotzdem? Gerade deshalb konnte ich mich nicht entspannen. Die ganzen Feiertage nicht. Und dieser Parfümgeruch, der wurde unerträglich. Einfach unerträglich, weil man sich nicht mehr selbst riecht. Gar nicht mehr richtig weiß. Ja, dann überall geheim. Ich dann vorne an der Rampe stehe und dann... Die sich einem ohnehin von selbst enthüllen werden. Geht das dann... Alles wird zu einem verzauberten. Tun euch auch die Leute so leid, die immer Pfefferminz lutschen? Bitte? Tun die euch auch so leid? Nur weil denen mal jemand gesagt hat, dass sie aus dem Mund riechen. Ich meine, das kann doch mal sein. Was heißt kann? Das ist doch jedem schon mal. Also jeder hat doch schon mal. Das ist doch normal. Aber man merkt es eben selbst nicht, obwohl man... Also neulich im Zug, als der Mann... Das war gar kein Mann, eher ein Junge noch. Als der ins Abteil kam, ein Sechserabteil, als der reinkam und es wirklich unerträglich nach Schweiß roch. Schon nach 2 Minuten. Da haben die anderen Fahrgäste sich die Finger unter die Nase gehalten, unauffällig, um ihren eigenen Geruch zu riechen. Den dagegen zu setzen, gegen den fremden Schweißgeruch. Und wenn man den eigenen Geruch dagegen setzen kann, dann heißt das ja, dass man auch nach was riecht. Generell nach was riecht. Aber ihr riecht doch nichts, oder? Parfum. Pfefferminz. Ach so, ja, tut mir leid. Ich, also seit Ostern das. Auch weil ich heute Morgen gleich noch mal zum Arzt musste. Und muss man nicht vor dem Zubettgehen noch ein bisschen Rätselraten? Da warst du doch auch. Soll ich das abwaschen? Was? Ich kann das abwaschen. Das ist kein Problem. Ich rieche das selbst schon gar nicht mehr. Wahrscheinlich riecht man das einfach selbst nicht mehr, also das Parfum. Nein. Man riecht es einfach nicht mehr. Und dann legt man immer mehr auf, automatisch. Weil man es nicht mehr riecht. So wie man das andere nicht riecht, das, was man überdecken will. Was vielleicht gar nicht da ist, aber was man dennoch überdecken will. Sicherheitshalber. Es ist doch seltsam am Riechen, dass man eine noch so feine Nase haben kann und dann doch was ganz Bestimmtes nicht wahrnimmt. Das eigene nicht wahrnimmt. Nicht dem anderen gegenüber, dem eigenen gegenüber ist man am unsichersten. Bleibt man immer unsicher. Es ist mein Herz. Aber wenn das Reden doch ist gar kein Herz, wie eine Schule tut. Warum muss man dann das ist mein Herz, das wie ein Fohlen tut. Wie der Körper auch das Wesentliche nicht wahrnimmt. Die Krankheit nicht bemerkt. So tut, als sei nichts. Oder meint ihr vielleicht, der Körper will uns überlisten? Aha. Er will uns reinlegen, weil er einfach keine Lust mehr hat? Einfach keine Lust mehr. Das habe ich letztens so gedacht. Ist mir so eingefallen, aber... Klar kann ich das abwaschen. Klar, das ist gar kein Problem. Ich finde es auch blöd. Klar, ich wasche es einfach mal kurz ab. Ich kapiere die Figur einfach nicht. Ja? Ja, ich kapiere die einfach nicht. Die ist doch auch Ärztin. Genau wie ihr Mann. Weiß man nicht genau, glaube ich. Doch. Die haben noch zusammen studiert. Da haben sie sich doch kennengelernt, beim Studium. Wird, glaube ich, nicht so direkt gesagt. Doch, bin ich mir ganz sicher. Sie hat auch Medizin studiert. Ja, da kommt doch die eine Stelle, wo sie in Rom das Hotel verlässt und in Richtung Tiber läuft. Ja, und? Ja, diese Stelle, wo sie Migräne hat, du weißt doch. Sie läuft an diesem Samstagabend, wo alle vor so einem Fußballspiel in der Kneipe sitzen oder daheim nach so einem unerträglich heißen Tag, da läuft sie in Richtung Tiber. Die Straßen, die sind absolut leer. Man hört nur die Geräusche aus den abgedunkelten Wohnungen, die Fernseher, das Klappern von Kochgeschirr. Und da hat sie doch dieses Augenzucken. Ja, und? Und da hat sie doch diesen... Ausdruck dafür, diesen medizinischen... Nystagmus. Genau. Und das diagnostiziert sie doch an sich selbst. Und dann beschreibt sie alles, was sie sieht. Also die Straßen, die Plätze, die Häuser mit medizinischen Begriffen. Die skrofulösen Häuserwände, Die schrundigen Handläufe der Geländer, die verkrusteten Treppenstufen, die schuppigen Platanen und schließlich die Sonne, die sich wie ein Melanom in die Wolken frisst. Wieso Melanom? Hä? Wie kommt ihr denn da drauf? Ach. Äußerlich war doch gar nichts. Es ging doch auch gar nicht um meine Haut, oder ist euch da was aufgefallen? Wir reden über das Stück. Das Stück? Ist das denn schon alles geklärt? Habt ihr das besprochen inzwischen? Nichts ist geklärt. Wir haben nichts besprochen. Ich habe den Termin extra so früh wie möglich gelegt. Niemand hat was gesagt. Alles in Ordnung. Ich komme mit der Figur einfach nicht so richtig klar. Mit der Ärztin? Siehst du, Julia? Was siehst du? Habt ihr das schon besprochen alles? Nein. Ist das schon durch? Sag doch mal, Julia. Nichts ist durch. Wir haben nichts besprochen. Warum? Julia meinte, man weiß nicht, ob es eine Ärztin ist. Nicht? Ich dachte... Ich saß allein in der Wohnung meiner Oma. Meine Mutter war weggefahren, um Umzugskartons zu holen. Ich traute mich immer noch nicht ins Wohnzimmer, obwohl ich mittlerweile schon 16 war. Auch in das Schlafzimmer wollte ich nicht, weil ich mir vorstellte, dass jetzt beide Seiten vom Bett unbezogen waren. Über beiden Seiten jetzt eine Decke lag, die zeigte, dass hier niemand mehr schläft, aber einmal jemand geschlafen hatte. Jemand, der vielleicht wiederkommt. Denn nur deshalb liegt die Decke über der Matratze, damit die Matratze nicht einstaubt, damit er sich hinlegen kann, wenn er wiederkommt. Ich saß allein im Flur und schaute die wenigen Bücher durch, die auf einem Stapel lagen. Ein paar Koch- und Backbücher, ein Kreuzworträtsel-Wörterbuch und ein Buch über die Mutterschaft, das meine Oma in dem Jahr gekauft hatte, als meine Mutter zur Welt kam. Damals, als sie jung gewesen war, jünger als meine Mutter jetzt. Und dann der Gedichtband, den ich rauszog und nachsah, ob eine Widmung drin stand und ihn, als ich nichts fand, kein Lesezeichen, keine getrocknete Blüte, kein Haferflockenbildchen. Irgendwo in der Mitte aufschlug, wie ein Orakel aufschlug und las. Während ich mich über meine Stickerei am Fenster bückte, stach mich meine Nadel in den Daumen. Weiße Rose, die ich stickte, wurde rote Rose. In der kriegerischen Weite bei des Vaterlandes Söhnen. Weit, mein Freund, vergießt vielleicht sein Blut. Rossehufe. Hör ich dröhnen. Ist sein Pferd? Es ist mein Herz, das wie ein Fohlen tut. Tränen fallen mir aus meinen Blicken. Übern Rahmen in die Stickereien. Und ich will die Tränen in die Seide sticken. Und sie sollen weiße Perlen sein. Es ist mein Herz, das wie ein Fohlen tut. Den Satz musste ich nicht lernen. Den Satz begriff ich sofort. Der Satz war für mich geschrieben. Überhaupt das ganze Gedicht, das ich übernächtigt an dem Morgen noch einmal raussuchte, nach über 10 Jahren, weil ich wieder an dem Punkt war, nicht begreifen zu können, nicht begreifen zu wollen, was Berührung ist, was eine Berührung auslöst, wie einen eine Berührung vernichten kann, wenn man nicht weiß, wie man sie bewahren soll. Die Ecke vor dem Möbelgeschäft mit der Bushaltestelle in Sichtweite. Den Kastanien kurz vor der Blüte. Dem Himmel, der sich mit einem seltsam grauen Schleier überzog. Den Frauen, die mit den breiten Karstadt-Einkaufstaschen vorbeigingen. Diesen Einkaufstaschen, die einen weißen Plastikgriff haben, den man durch einen Schlitz im Plastik zieht und der beim Tragen in die Finger schneidet. Und in diesen Einkaufstaschen waren Mäntel und Kostüme. Und ich stand vor dem Möbelgeschäft und rauchte und nahm danach gleich ein Vivil, weil ich nicht nach Nikotin riechen wollte. obwohl er noch mehr raucht als ich, also bestimmt nichts gemerkt hätte. Und wir uns ohnehin nicht so nahe gekommen wären beim ersten Mal. Der seltsam graue Schleier vor den Wolken verschwand. Und für einen Moment wurde es noch einmal hell, bevor die Abenddämmerung einsetzte. Jetzt kamen Männer mit Aktentaschen. Sie gingen wahrscheinlich dorthin, wohin die Frauen mit den Karstadt-Einkaufstaschen vorausgegangen waren. Die Frauen hatten die Kostüme und Mäntel aus den Einkaufstaschen genommen und auf das Ehebett gelegt. Danach waren sie in die Küche gegangen, um das Abendbrot zu machen. Sie hatten die mit hellblauem Stoff überzogene Deckenlampe in der Küche angemacht, Wasser in einen Topf laufen lassen, 3 Eier hineingelegt, den Küchenwecker auf 5 Minuten gedreht und während das Wasser anfing zu kochen, den Eierschneider herausgeholt. Dieses kleine Instrument, das etwas Großes, Gefährliches nachzubilden scheint, mit seiner Drahthafe, die sich in die hart gekochten Eier senkt und sie in gleichmäßige Scheiben zerteilt, die von den Frauen auf mit Butter bestrichene Brotscheiben gelegt und gesalzen wurden, während hinter mir im Möbelgeschäft die Lichter ausgingen und nur noch die Nachtbeleuchtung über den Schaufenstern die Preisschilder anstrahlte. Während die Räume langsam im Dunkeln verschwanden und ich mich an das Wohnzimmer meiner Oma erinnerte. Dieses Wohnzimmer, an dessen halboffener Tür ich immer ängstlich vorbeigeschlichen war, weil ich dachte, dass Opa noch immer dort aufgebahrt liegt, weil Oma die Läden Tag und Nacht geschlossen hielt, nur noch in der Küche saß mit mir und mich abends in die kleine Kammer neben der Küche brachte, in der sie das Feldbett für mich bezogen hatte, während sie in das Schlafzimmer ging, wo nur noch eine Hälfte des Ehebetts bezogen war und über der anderen Hälfte eine Decke lag. Und ich, selbst in der Nacht, als mir so schlecht war, nicht wagte, mich auch nur kurz auf diese Decke zu setzen, sondern in der Tür stehen blieb und wartete, bis sie ihre Augen von selbst aufmachte und mich sah und fragte, was ist? Was sollte schon sein? Damals hatte ich zum ersten Mal ausgeharrt und gewartet. Von da an fiel mir das Warten relativ leicht. Diese Unruhe, die erst gegen morgens für ein paar Stunden nachlässt, weil er jetzt garantiert nicht mehr kommt, weiß man nicht. Was soll denn das? Hat diese Ärztin eigentlich auch bei den Experimenten von ihrem Mann mitgemacht? Wird nicht gesagt. Ja, nicht ausdrücklich, aber es ist doch ziemlich klar. Und dass sie dieses komische Zwillingspärchen zur Welt bringt, das ist doch auch eine Anspielung darauf. Man weiß gar nicht, ob das überhaupt ihre Kinder sind. Was? Wessen Kinder sollen das denn sonst sein? Natürlich sind das ihre Kinder. Ich habe das auch so verstanden. Das sind ihre Kinder. Auch wenn sich immer nur die Amme um sie kümmert. Aber das ist ja üblich in solchen Haushalten. Was für ein Haushalt ist das denn, deiner Meinung nach? Naja, eben so ein Professorenhaushalt. Villa, Labor, Menschenversuche, die seltsamen Zwillinge, die kein Wort reden, dann der Gehilfe. Der Anamnetiker? Was? Der Mann, der zu ihnen kommt, der das Gedächtnis verloren hat. Der hat sein Gedächtnis verloren? Wie kommst du denn jetzt darauf? Er kann sich an nichts mehr erinnern. Das stimmt doch nicht. Er erzählt doch, wie sie die Menschen begraben haben nach dem Unglück. Das erzählt er doch immer wieder. Aber er weiß nicht, wie es zu dem Unglück gekommen ist. Er weiß nicht, wie er von der Unglücksstelle zur Villa gelangt ist. Er weiß nicht, wer er ist. Er war mit einem Zeitungsvertreter unterwegs. Der hat ihn mitgenommen. Da weiß ich aber nicht, ob das so wirklich stimmt. Er sagt zwar, dass er mit ihm gereist ist, aber auch davon weiß er sonst nichts weiter. Vielleicht hat er den nur irgendwo gesehen und hat sich das ausgemalt. Er weiß nur noch, dass er sich in einem alten Ölfass gewaschen hat. Das sagt er doch. Ja, das sagt er, aber da... Ja? Nein, eigentlich gilt heute die andere Nummer. Wieso? Wieso geht da dann niemand ran? Och, ich hab doch extra... Wir haben doch... Was? Ja, und... Oh, entschuldigt, ich... Ist es schlimm? Kennst du sie eigentlich genauer? Sie war in München, glaube ich. Stuttgart, dachte ich. Kann auch sein. Mein Gott. Ja, aber wo denn? Und auf alle Fälle hat sie in Pioniere in Offenbach mitgespielt. Da hatte ich auch vorgesprochen, allerdings für eine andere Rolle. Wo? Pioniere in Offenbach? Das wurde doch überall rauf und runter gespielt. Und? Ist eigentlich nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen anbiedernd, geht um Flüchtlinge. Mein Gott. Ja, fand ich auch. Ja, das tut mir ja auch leid. Nein, ich. Außerdem, bis ich da bin. Aber es ist nicht so schlecht. Eigentlich geht es um einen Hausmeister. Mhm. Der lebt in einem Mietshaus unterm Dach und bekommt eine Vorladung, weil er bei einem Prozess aussagen soll. Ich weiß nicht mehr so genau, was der Grund dafür war oder ob man den vielleicht gar nicht erfährt. Egal. Also es gibt eine leerstehende Wohnung und die will ein Afghane haben, der gleich mit einer Masse Bargeld auftaucht. Voll Klischee. Erstmal. Aber in dem Haus leben drei Frauen. Mit einer ist dieser Hausmeister zusammen und dann gibt es eine, die hat ein kleines Kind. Jule, nehme ich an. Weiß ich gar nicht mal. Es gibt da aber eine Verbindung zwischen den Frauen und dem Hausmeister. Die essen oft zusammen, passen abwechselnd auf das Kind auf. Ist das nicht wahnsinnig öde? Nee. Ja, also komm, das ist doch immer so, wenn man ein Stück nacherzählt. Ist ja auch egal. Was hast du eigentlich so als letztes gemacht? Nein, ich wollte es jetzt nicht abwürgen. Ist doch unwichtig. Erzähl doch weiter. Bitte. Es ist mein Herz, das wie ein Fohlen tut. Hatte meine Oma es angenommen? Freiwillig? Oder war sie noch nicht einmal auf den Gedanken gekommen, dass man es auch nicht annehmen kann? Dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt grau trägt, dann schwarz, wenn man nur noch eine Hälfte vom Bett überzieht, die Läden im Wohnzimmer nicht mehr aufmacht, sich mit noch weniger begnügt, selbst die Mahlzeiten reduziert, weil man nicht mehr so viel braucht. Was war Ihre Lieblings-CD? Ihr Lieblingsgedicht? Auch das, wo das eigene Herz wie ein Fohlen tut? Wo man in die eigene Stickerei hineinflennt, hineinblutet? Der Ausschluss, dieser grundlegende Ausschluss, lag nicht in dem, was auf diesen Ratgeberseiten beschrieben oder empfohlen wurde, sondern in den Prämissen, diesen unhinterfragten Prämissen, in denen sich die ganze Verlogenheit, diese ganze beschissene Ausgrenzung offenbarte, weil die Verfasserinnen dieser Ratschläge überhaupt nicht drauf kamen, dass meine Lieblings-CD Trash-Metal sein könnte, Death-Metal, Blood-Metal, Soul-Metal, Fog-Metal, Hysterektomie-Metal, weil ich hysterisch bin, meine Gebärmutter sich losgerissen hat und in meinem Körper herumrast, diesen Körper verlassen will, einen Ausweg sucht aus diesem Körper, eine Öffnung, irgendwo eine verdammte Öffnung und keine findet, weil alle Öffnungen penetriert und verschlossen sind mit den Riesenprämissen-Dildos der Frauenzeitschriften, mit ihren Selbsthilfetipps, die nicht so heißen, weil dir sonst keiner hilft, sondern weil sie dir nicht helfen. Sie, weil sie dich nur noch tiefer in die Scheiße drücken, weil du merkst, dass sie nicht für dich gemacht sind, nicht für dich gemacht sein können, weil sie dich erneut ausschließen, erneut ausgrenzen, erneut diffamieren, gerade jetzt, wo du selbst in deinem Körper nur noch herumschlackerst und kurz davor bist, zerrissen zu werden von dem Gedanken, dass deine Lieblings-CD dich beruhigen könnte, dein Lieblingsgedicht dich beruhigen könnte und nicht Rape Me heißt, Hate Me, Fist Me, Cut Me, Snuff Me, Kill Me, dann. Was sind das denn für Probleme, die du mit der Rolle hast? Ich hab doch gar keine Probleme damit. Das war Jule. Probleme bis jetzt nicht. Ich sehe da eine viel ältere Frau vor mir. Das hat mich irritiert. Älter? Ja, du nicht. Wann soll das überhaupt spielen? Jetzt irgendwann, würde ich sagen. Ich weiß nicht, dieser Professor, klar, der ist alt, aber wiederum auch nicht so alt. Und dann soll er eine Nazi-Vergangenheit haben. Das wird aber nirgendwo gesagt. Ja, vielleicht nicht ausdrücklich gesagt, aber mit den Menschen versuchen. Das wird auch nicht gesagt. Aber angedeutet. Ich denke mir das doch nicht alles aus. Bleibt eben offen. Aber ich muss mir doch was vorstellen können, verdammt nochmal. Sonst kann ich die Rolle doch vergessen. Wie soll ich denn die Frau von dem spielen, wenn ich gar keine Vorstellung habe, was mein Mann da macht? Wie die Beziehung zwischen ihm und mir ist, das alles. Beziehung? Ja, was? Natürlich. Alle Figuren haben irgendeine. Sag mal, was soll das eigentlich? Was ist eigentlich dein Problem? Ich habe kein Problem. Scheint mir aber gar nicht so. Nein, einfach wie er in den Text rangeht. Ich finde das so total... Entschuldigung, tut mir leid. Jule, die Frau vom Professor, wie alt ist die für dich? Was? Die Frau vom Professor, wie siehst du die? Ich weiß nicht, was du meinst. Wann spielt das Stück für dich? Entschuldigt, aber... Juliska ist die Dame zu alt. Sie sieht eine greise Nazi-Tante vor sich und hat Angst, jeden Abend 2 Stunden in der Maske zu sitzen, obwohl... Hör mal! Sag mal, was ist eigentlich los hier? Ja, entschuldige. Wir haben gerade... Wen hast du noch mal in den Pionieren gespielt? Wie kommst du denn darauf jetzt? Ja, nur so. Sag doch mal. Und die Sonja. Ist es die mit dem Kind? Nein, das ist die Ex vom Hausmeister, die keine Kinder bekommen kann. Aber was soll das denn jetzt alles? Was war eigentlich? Felix hat sich in der Kita den Zeigefinger in dieser scheiß Tür eingeklemmt. Und natürlich geht der Vater nicht ans Telefon, obwohl wir extra ausgemacht haben, dass er sich heute kümmert. Seid ihr nicht mehr zusammen? Mensch, scheiße, ist es schlimm? Nein, geht schon. Normalerweise würde ich ja auch hinfahren, aber dann ist der ganze Vormittag futsch und ich schaff's garantiert nicht mehr zurück. Ja, ja klar. Und jetzt? Ich habe kurz am Telefon mit Felix geredet. Es ging dann auch schon wieder. Hoffe ich wenigstens. Außerdem habe ich dem Vater auf die Mailbox gesprochen. Vielleicht hört er die ja mal zur Abwechslung ab und kümmert sich. Hast du als Einzige von euch beiden das Sorgerecht? Was? Ach, blöd. Hoffentlich haut dich das jetzt nicht zu sehr aus der Spur. Nee, geht schon. Das ist der Vorteil von älteren Männern. Die sind verantwortungsbewusster. Hä? Was soll das denn? Sie meint die Rolle, oder? Wir haben gerade über die Rolle geredet. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Frau vom Professor eigentlich zu alt ist für uns. So alt kann sie ja nicht sein. Sie hat doch schließlich das Zwillingspärchen. Von dem man nicht weiß, ob es von ihr ist. Mein Gott, von wem soll es denn sonst sein? Von der Amme? Warum nicht? Ich weiß nicht, wie du Texte liest, wirklich. Ich kapier's nicht, wie du Texte liest. Ich lese das, was da ist. Ich lese das, was da ist. Kein Text besteht nur aus dem, was da ist. Nichts besteht nur aus dem, was da ist, aber auch rein gar nichts. Und so ein Satz wie eben, das ist der Vorteil bei älteren Männern. So ein Schwachsinn. Das ist ja alles nur Interpretation, Verallgemeinerung. Wann hat sie das gesagt? Gerade eben. Habe ich gar nicht mitbekommen. Was meinst du eigentlich damit? Nichts weiter. Wie nichts weiter? Du kennst auch meinen Mann gar nicht. Seid ihr denn noch zusammen? Was soll das denn? Was geht dich das denn an? Ich kann auch mal fragen. Kannst du eben nicht. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten oder um das Stück. Aber da ist dir ja ohnehin längst alles klar. Was ist klar? Ich roch den Flur meiner Oma. Die Wohnung, die Küche, den Küchenschrank mit dem alten Brotkasten, den immer klemmenden Schubladen, die nur sie mit einem kurzen Ruckeln aufbekam. Und sah durch das schmale Fenster neben der Speisekammer auf die Straße in die Nacht, wo ein Kastanienzweig sich gegen das Schaufenster eines Möbelgeschäfts presst. Und Busse fahren. Und dachte an das Wort Omnibus, das man so gut kennt und doch nie sagt. Und sah meine Oma als junge Frau mit meiner Mutter als kleinem Kind an der Hand an einer Haltestelle stehen und zu ihr sagen: Omnibus, das heißt für uns alle. Das ist Latein. Dativ oder Ablativ? Ich fragte mich, woher sie das wusste. Weil sie auf keiner höheren Schule gewesen war, gleich eine Lehre gemacht hatte als Nierin und dachte, vielleicht hat er ihr das gesagt. Der, von dem sie auch die Gedichte hatte. Ein Student vielleicht, ein eingebildeter und besserwisserischer Schnösel, der sie nicht wahrnehmen konnte, sie nur penetrieren wollte mit seinem Bildungsscheiß, der sich über alles legt, alles erstickt mit seinen fein ziselierten Versen. Und ich will die Tränen in die Seide stecken. Das Inselbändchen mit chinesischen Gedichten. Warum hatte sie es nicht weggeschmissen? Weil das Buch sie an ihn erinnerte. An den Moment, als er es ihr gegeben hatte. Dabei war sie zuerst enttäuscht. Nur sein unpersönliches Büchlein. Warum hat er mir bloß dieses Büchlein geschenkt? Und Gedichte? Ausgerechnet Gedichte. Dann saß sie daheim auf ihrem Bett. In dem Zimmer mit ihren 2 Schwestern. Blätterte in dem Büchlein und versuchte zu verstehen, was er damit gemeint haben konnte. Aber die Zeilen blieben stumm. Die Verse sagten nichts. Und dennoch nahm sie es jeden Abend in die Hand wie das Gesangbuch und las wenigstens einen Satz und dachte dabei an ihn und den Moment, als er ihr das Buch gegeben hatte. Wie nebenbei, verschämt, unauffällig, im Weggehen, anstatt sie zu küssen, anstatt sie zu berühren. Oder hatten sich ihre Hände berührt, als er ihr das Buch gegeben hatte? Hatten sie? Hatten sie? Was eine Berührung sein kann. Ein Streifen von Fingern. Vielleicht nur der Mantelärmel, dass man sein Leben lang nicht vergisst. Das anzunehmen und zu bewahren. Nicht versuchen, dem auf den Grund zu gehen. Nicht versuchen, darzustellen, was Berührung sein kann. Weil sie sich im selben Moment entzieht. Entziehen muss. Wie war das eigentlich genau bei den Pionieren mit den Frauenrollen? Da warst du doch auch damals, oder? Für die Hermeline. Hermeline? Das ist die Frau mit dem Kind. Und dann gibt es doch noch eine dritte. Und die haben alle was mit diesem Hausmeister. Oh. Steht nicht genau im Text. Weiß man nicht. Tut mir leid, können wir dir nicht sagen. Beziehung zwischen Figuren. Weiß gar nicht, was das ist. Ich sehe nur Buchstaben. Nur Buchstaben. Manchmal ein Wort, vielleicht ein Satz. Und den lerne ich dann brav auswendig und sage ihn auf, wenn ich vorn an der Rampe stehe. Und dann kommt der Nächste und sagt seinen Satz. Und so geht es immer weiter. Jeder für sich. Beziehungslos, vereinsamt, allein. Das führen wir jeden Abend auf. Nichts anderes. Eine Parabel vielleicht? Aber nein, das gibt's ja höchstwahrscheinlich auch nicht in deiner beziehungslos verstummten Welt. Ich habe nie gesagt, dass es keine Beziehungen zwischen den Figuren gibt. Doch, genau das hast du. Unsinn, Theater ist doch reine Beziehung. Reine Beziehung? Auf einmal? Vor allem rein? Vergiss das rein und schon immer, nicht auf einmal, falls es dich interessiert. Und die Sprache? Davon rede ich doch. Die Sprache ist das, was da steht, nicht mehr und nicht weniger. Aber die Beziehungen der Figuren untereinander, darauf kommt es an. Und die transportieren sich für dich nicht über Sprache? Nicht nur, nicht ausschließlich. Ich weigere mich nur. Weigern ist immer super. Weigern, das steht ganz vorn. Das würde ich dem Regisseur gleich am Anfang mitteilen. Was glaubst du, wie der sich freut? Da hast du die Rolle sofort. Weigern steht gerade ganz hoch im Kurs. Das ist der neue heiße Scheiß. Wirklich, weil das gab's noch nie. Das ist der letzte unerforschte Punkt des Theaters. Alle Dekonstruktionen und Kollektivmodelle sind schon durchgespielt. Alles haben wir gemacht und ausprobiert. Jeden Winkel erforscht, jedes Fitzelchen Seele freigelegt, ausgekotzt, rausgeschrien. Aber dass sich eine Schauspielerin weigert, das hat die Welt noch nicht gesehen. Das wird dich ganz nach oben katapultieren. Wirklich ganz, ganz nach oben. Und alle werden sich um dich reißen. Mensch, da ist die, die sich immer weigert. Ein Traum. Dein Alleinstellungsmerkmal. Die Weigerin. Nur weil ich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit... Klar, das gehört dazu. Ernsthaft muss man schon sein dabei. Es darf nicht der Verdacht aufkommen, dass es sich um eine Allüre handelt. Ein Tick. Jetzt lass mal, komm. Ich glaube, sie hat's verstanden. Verstehen? Was war das nochmal? Geht dem nicht immer eine Weigerung voraus? War das nicht so? Du hast mich nicht ausreden lassen. Aber wenn das Reden doch gar keine Rolle spielt, warum muss man dann mit einem Mal ausreden? Weshalb dann bloß ausreden? Muss man nicht, aber es stimmt. Ich weigere mich einfach nur immer dem erstbesten Impuls nachzugeben. Immer nur das rauszulesen, was ich ohnehin schon kenne. Ich möchte etwas Neues erfahren. Und das kann ich nur über den Körper. Na, dann solltest du zum Tanztheater gehen. Da kannst du dich wortlos auf den Boden wälzen und Musik gibt's auch noch dazu. Ich kann nicht tanzen wegen meiner Hüftluxation. Aber du gehst doch ganz normal. Tue ich auch. Ich kann nur eben nicht tanzen oder mich auf den Boden wälzen. Na, dann kriegst du die Rolle doch sowieso. Dann kann ich doch jetzt ganz beruhigt zur Kita fahren. Hüftluxation gekoppelt mit der Fähigkeit, sich zu weigern. Das ist nicht zu toppen. Jetzt komm mal wieder runter. Ich fand das auch nervig, aber so wild ist das nun auch wieder nicht. Und das mit der Hüftluxation ist fies. Wie fies? Nein, ich meine, dass sie das gegen dich verwendet, das finde ich unfair. Unfair. Auch so ein tolles Wort. Habe ich auch schon lang nicht mehr gehört. Unfair. Meine Güte, mach doch Nähkränzchen auf, ihr beide. Das ist bestimmt blöd mit deinem Felix. Ist doch klar, dass du dir Sorgen machst. Man riecht das Parfum übrigens immer noch. Echt? Oh, tut mir leid. Mich stört das nicht. Ich wollte es dir nur sagen. Du, sag mal. Hm? Was ist das denn überhaupt für eine Krankheit bei dir? Bitte? Ja, vielleicht kann ich mir auch noch was ausdenken. Aber... Dann gründen wir unser eigenes Ramazama. Ist doch auch nicht schlecht. Ich... Du übertreibst wirklich. Was hat sie dir denn getan? Sie war die ganze Zeit auf deiner Seite. Du kennst sie nicht. Sie braucht halt immer ihren großen Auftritt. Immer ist irgendwas. Jedes Mal kommt sie gerade vom Arzt oder muss hin. Und ist dir aufgefallen, wie sie dann redet? Ist dir das aufgefallen? Das ist eine Figur. Das ist einstudiert. Man kann ja nicht sagen, hier, genau, genau, hier ist das. Hier, genau, fühle ich das. Und dann legt er die Hand drauf und sagt, ah ja, genau, ich fühle das auch. Und selbst wenn, was würde einem das helfen? Gut, man wüsste, dass man nicht spinnt, aber man könnte nie sicher sein, ob er wirklich genau das fühlt, was man selbst auch fühlt. Das ist das Problem beim Fühlen. Wenn man zusammen auf ein Röntgenbild schaut, dann sieht man dasselbe. Man sieht den weißen Fleck oder den schwarzen Fleck mit dem Unterschied, dass er weiß, was der Fleck bedeutet. Und ich das eben nicht weiß. Aber wir sehen beide dasselbe. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das nicht einstudiert ist. Das ist doch Text. Das legt die sich doch vorher zurecht. Und was sie sich da für eine Tussi zusammenbastelt. Und er weiß eben, was das bedeutet und ich eben nicht. Aber wir sehen beide dasselbe. Ein Frauchen, das den Blick des Mannes teilen will. Genau das, was die Regisseure suchen. So viel zum Thema Weigern. Ah ja, kann sein, dass ich gerade ein bisschen übertrieben habe. Das war auch Text. Ja klar war das Text, das streite ich auch gar nicht ab. Julischka versucht einfach, etwas mit dem Text zu kaschieren. Aber was denn? Sie erzählt doch immer alles. Sie drängt einem doch alles auf. Mit dem Parfum, mit dem Osterfest, das will ich doch alles gar nicht wissen. Sie kaschiert eben, indem sie erzählt. Sie redet drauf los, um nicht zeigen zu müssen, was mit ihr los ist. Aber das sind doch absolute Peinlichkeiten, die sie da von sich gibt. Natürlich, man muss etwas Peinliches von sich preisgeben, wenn man etwas noch Peinlicheres verbergen will. Das ist doch klar. Was? Natürlich. Und was will sie verbergen, deiner Meinung nach? Dass sie psychisch krank ist. Was? Wie kommst du denn jetzt darauf? Das liegt für mich ziemlich klar auf der Hand. Wie sie redet, vielleicht ist das Text, vielleicht ist das vorbereitet, aber es sind Wahngebilde. Das mit dem Riechen, das kann ich nachvollziehen. Natürlich kann man das nachvollziehen, man soll es doch gerade nachvollziehen können. Sie gibt scheinbar freiwillig intime Informationen über sich preis. Das ist eine Art Opfer. Sie erzählt das alles, um sich dahinter zu verstecken. Sie will mit aller Macht verhindern, dass man ihr auf die Schliche kommt. Deshalb opfert sie ihre Intimsphäre, scheinbar. Sie opfert sie nämlich nur scheinbar. Und warum? Um ihre wirkliche Intimsphäre zu schützen, das ist doch klar. Und du bist ja auf die Schliche gekommen. Naja, Schliche, wie das klingt. Sie macht das ja aus einer Verzweiflung heraus, nicht aus bösem Willen. Sie benennt die Krankheit, um daraus eine Genesung abzuleiten. Deshalb hat sie es auch so getroffen, als du sie als krank bezeichnet hast. Ich gehe ja wieder ins Wartezimmer. Here she comes now. Tut mir leid. Also ich weiß auch nicht, was war. Aber es ist eben alles ein bisschen viel heute Morgen. Ich weiß, das war nicht ernst gemeint, klar. Ich habe das auch nicht weiter ernst genommen. Aber wisst ihr, man fängt auf eine andere Art an, eine Rolle zu spielen, wenn man ständig zu Ärzten muss. Gezwungen ist, ständig Ärzte aufzusuchen. Das passiert ganz unwillkürlich. Das Furchtbare ist nur, dass du diese Rolle wahnsinnig schlecht spielst. Das ist reine Schmiere. Weil du ständig an das Publikum denkst. Weil du ständig denkst, hoffentlich kapieren die das auch. Aber warum spielst du überhaupt? Du kannst dich nicht auf Dauer in Röhren schieben und deinen Körper absuchen lassen, ohne eine Figur zu spielen. Das haut nicht hin. Du musst dich schützen und gleichzeitig offenbaren. Und das geht nur mit einer Rolle. Schlecht gespielt natürlich. Aber Schmiere gibt's ja nicht ohne Grund. Die entsteht ja nicht nur aus Dilettantismus, sondern aus einer Vereinbarung von Schauspielern und Zuschauern. Sie einigen sich darauf, über etwas zu reden, ohne es zu benennen. Aber weshalb? Weil es beruhigt. Benennen beunruhigt. Verschweigen beunruhigt. Also redet man darüber. Deshalb sagt man doch auch, über etwas reden, weil man es nicht benennt, sondern einfach darüber hinweg redet. Und das würdest du mit einem Arztbesuch vergleichen? Ja. Man einigt sich mit dem Arzt darauf, über etwas zu reden, ohne es zu benennen? Ja. Es gibt keinen Patienten, der seine Krankheit mit all ihren Konsequenzen benannt haben möchte. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich zum Beispiel würde alles genau und so offen wie möglich wissen wollen. Sagst du jetzt? Aber stell dir mal vor, du bekommst eine Negativdiagnose. Meinst du nicht, du denkst irgendwann mal, warum bin ich nicht wenigstens einen Tag später zum Arzt gegangen? Dann hätte ich zumindest diesen einen Tag länger unbeschwert dahingelebt. Für 5:30 waren wir verabredet gewesen vor dem Möbelgeschäft. Da wartete ich 5-mal eine Viertelstunde. Am schwierigsten war die dritte Viertelstunde, weil die erste Viertelstunde, das ist klar, natürlich wartet man die ab. Und auch die zweite Viertelstunde geht noch, weil die ja gleich nach der ersten kommt. Und es blöd wäre, nur genau eine Viertelstunde zu warten, die schließlich jeder mal zu spät kommen kann. Aber nach den zwei Viertelstunden, da fiel mir kein richtiger Grund mehr ein. Trotzdem konnte ich nicht einfach weggehen, sondern nur ein paar Schritte in verschiedene Richtungen machen. Nicht zu weit weg, um ihn nicht zu verpassen. Einmal in Richtung Kastanie, einmal in Richtung Haltestelle, einmal in Richtung Passage. Und dann wieder zurück zum Möbelladen. Dann war die Dreiviertelstunde vorbei und das vierte Viertel konnte ich wieder ganz leicht warten, um die Stunde voll zu machen, falls er sich in der Uhrzeit geirrt hatte. Oder ich mich in der Uhrzeit geirrt hatte. Und dann natürlich noch das fünfte Viertel, das über diese Stunde hinausging, denn gleich wegzugehen um 6:30, das wäre genauso blöd gewesen, wie gleich um 5:30 zu gehen. Um 6:30 machten die letzten Geschäfte zu, weshalb ich wartete und um 15:45 mit den Verkäuferinnen in den Bus stieg und die Luisenstraße runterfuhr und aus dem Fenster zurückschaute zu der Kastanie vor dem Möbelgeschäft und hinter mir die Verkäuferinnen reden hörte über ihre Chefin und die Mittagspause und die Klamotten, die sie billiger bekommen hatten. Strukturbewusstsein fängt mich ein. Ich sehe ihn schlafen, er kommt nicht mehr heim. Die große Flut, sie bleibt heute aus. Du klappst zusammen und ich gehe nach Haus. Ist es aus den Pionieren? Ja. Klingt gut. Mochte ich auch immer. Was war noch mal mit der Sonja? Hermeline war die Frau mit dem Kind, Aga die Freundin des Hausmeisters. Und Sonja seine frühere Freundin. Die aber noch im Haus wohnt? Mein Gott, was ist denn das für ein chauvinistisches Machwerk? Warum chauvinistisch? Ein Mann in einem Haus mit drei Frauen. Eine ist Mutter, eine die Geliebte, eine die Ex. Sowas von Klischee. Die reine Funktionalisierung. Die Frau bekommt ihren Part vom Mann zugeteilt. Wenn sie keine Kinder bekommen kann, dann taugt sie eben nur zur Geliebten oder zur Ex. Was? Hast du das Stück überhaupt gesehen? Das brauche ich gar nicht. Ich muss mir nicht immer alles nochmal anschauen, was ich ohnehin in- und auswendig kenne. Was soll mir das in Erkenntnis bringen? Na, du könntest zum Beispiel erfahren, um was es dabei wirklich geht. Es geht genau um das, was ich gerade gesagt habe, egal was da sonst noch vorgeschoben wird. Im Mittelpunkt steht der Herr der Schöpfung, der den Frauen ihren Platz in seinem Universum zuweist. Er ist Hausmeister, wohnt unterm Dach, hat außerdem gerade ein ziemliches Problem, weil er zu einer Zeugenaussage geladen ist, mit der sein Arbeitgeber den Hausbesitzer belasten würde. Außerdem haben die Frauen eine ganz andere Funktion. Aber eine Funktion, wusste ich's doch. Vielleicht lässt du mich ausreden, ja? Geht das? Es gibt diesen Afghanen, der in derselben Straße einen Kiosk betreibt. Der will die leerstehende Wohnung haben. Der Hausmeister will sie ihm aber nicht vermieten. Gleichzeitig ergibt sich ein Kontakt zwischen den Frauen und den Afghanen. Das ist doch auch wieder sowas von klischeehaft. Die Frauen kümmern sich natürlich rührend um alle Bedürftigen. Das ist ja schließlich auch ihre Aufgabe. Du hast echt keine Ahnung und redest nur dummes Zeug. Das übrigens genauso Stereotyp ist. Da gibt es doch diese eine Szene, wo der Hausmeister mit seiner Freundin beim Abendbrot sitzt und ein riesiger Schinken auf dem Tisch steht. Richtig teurer Schinken. Und Hermeline kommt mit dem Baby auf dem Arm rein. Ach, na bist du aufgewacht? Guckst du mich an? Na, ihr beiden? Wollt ihr mitessen? Der Schinken, der ist aber wirklich gut. Hast du den im kleinen Biergrund gekauft? Der ist doch auch wahnsinnig teuer geworden. Jetzt rate mal, was dieses ganze Stück gekostet hat. Das sind doch bestimmt 300-400 Gramm. 5 €. Das gibt's doch nicht. Doch. Ich habe ein Stück dort probieren können. Sonst hätte ich gedacht, dass das irgendeine minderwertige Ware ist. Ja, und wo? Das ist doch Wahnsinn. Na, hier unten an der Ecke. Beim Kabulmann. Ja, heißt er so? Wusste ich gar nicht. Los, Julia, du bist der Hausmeister. Was? Der Hausmeister, improvisier halt. Hä? Wie? Du hast doch nicht etwa... Was? Ja, Bei diesem Typen da. Was heißt Typ? Naja, der Typ eben, der diesen besseren Kiosk da unten betreibt. Wenn du den hier unten rechts an der Ecke meinst, ja, da hab ich den Schinken her. Probier mal, da ist doch ganz lecker. Was? Du kannst dem Baby doch keinen Schinken geben. Aua, Hassermann! Spinnst du? Was ist denn in dich gefahren? Das war doch nur ein Witz. Das Kleine kann doch noch gar keinen Schinken. Das weißt du doch genau. Wie kommst du eigentlich auf die Idee, bei dem da einzukaufen, ausgerechnet? Wieso denn nicht? Du hast doch selbst gesagt, dass dir der Schinken schmeckt. Darum geht's doch nicht. So? Und um was geht es dann? Du weißt doch überhaupt nicht, wo dieses Fleisch herkommt. Na, das weiß ich im kleinen Biergrund auch nicht. Obwohl, da hat er schon recht. Stand da irgendetwas auf der Packung? Da habe ich nicht so genau geschaut. Die sind auch jetzt ohnehin hyper vorsichtig überall. Aus Afghanistan wird er schon nicht kommen. Du bist gut. So blauäugig wäre ich nicht. Darum geht's überhaupt nicht. Fleischqualität, Qualitätsstempel, das kann man alles fälschen. Wenn du so an die Sache rangehst, dann ist man nirgendwo mehr sicher. Ich will einfach nicht, dass ihr dort einkauft. Weil das ein Ausländer ist. Das ist doch hirnverbrannt. Weshalb dann? Es gibt doch Hygienevorschriften zum Beispiel. Und in so einem Kiosk. Der hat hinten einen Kühlraum. Ach, so kalt kann der doch auch nicht sein. Schließlich schläft er da. Aber das sind doch Vorurteile. Sowas Idiotisches. Schläft beim Fleisch. Der ist bestimmt Muslim und darf das gar nicht. Die gehen mit den Sachen viel sorgsamer um als in irgendeinem Kaufhaus an der Fleischtheke. Außerdem, falls es dir schon mal aufgefallen ist, bedienen da auch fast nur Ausländer. Dann dürftest du dort auch Verdammt nicht mehr... Verdammt nochmal, darum geht's doch überhaupt nicht. Ihr wisst doch genau, dass ich nichts gegen... In der Theorie vielleicht. Aber dann bist du dir zu fein von einem, was weiß ich, wo der herkommt, und das ist mir auch egal, völlig egal, was anzunehmen, was sage ich, etwas zu kaufen. Das ist ein Geschäft. Er hat mir nichts geschenkt und ich ihm auch nicht. Geht mir sowas von auf den Sack, dieses idiotische Gelaber. Ihr habt doch keine Ahnung, was sich wirklich abspielt. Ihr seid so naiv, so. Wir gehen mal besser. Ich gehe mit. Für den Schinken hast du ja wohl ohnehin keine Verwendung mehr, oder? Wirklich, wirklich, was ihr da zusammenredet. Muslim. Ein Muslim, der darf noch nicht einmal mit Fleisch in Berührung kommen. Mit Schweinefleisch? Ja, meine ich ja. Was glaubt ihr denn, was das hier ist? Vielleicht gibt es ja eine Ausnahme für geräucherte Sachen. Ich sag's ja, ihr habt keine Ahnung, wisst nichts, aber schwingt hier die großen Reden. Ich brauch auch keine Ahnung zu haben. Je weniger Vorurteile man anderen Menschen gegenüber hat, desto unbekümmerter kann man ihnen entgegentreten. Das finde ich auch. Verdammt nochmal, wie oft soll ich denn noch sagen, dass es mir nicht darum geht, was dieser Kabulmann für eine Nationalität oder Religion hat? Sondern einfach um die Tatsache. Das sagst du so. Aber du reagierst, als würdest du dich körperlich ekeln. Wie du der Kleinen den Schinken weggerissen hast. Als dürfte sie nichts berühren, was der Kabulmann berührt hat. Aber sich dann über die Nazis in Sachsen aufregen. Fass dich mal an die eigene Nase. Nein, ich finde das... Naja, komm, wir gehen. Das ist immer eine tolle Szene. Die hätte ich gern mit dir gespielt. Mm. Und alle Achtung, Julia, das war ganz nah am Original. Also, man könnte meinen, du hast das Stück doch schon mal gesehen. Quatsch, ich habe einfach nur... Der Hausmeister war damals auch nicht besetzt, sondern nur als bemalter Strohsack auf der Bühne. Jeder hat den Mals Rolle übernommen. Was für ein toller Einfall, ein Strohmann. Mensch, darauf muss man aber auch erst mal kommen. Ich weiß nicht, warum du eigentlich an allem nur rummeckerst. Was hast du denn so Tolles gemacht in letzter Zeit? Ich meine ja nicht euch persönlich damit. Ja, trotzdem. Sag doch mal. Vielleicht fällt mir auch was Kluges dazu ein. Ich war länger im Ausland. Im Ausland? Hm. Wo denn? Österreich? Nein, Quatsch. Richtig, im Ausland. Ja? Sag doch einfach wo. Hast du in Afghanistan die Truppen unterhalten mit Biedermann und die Brandstifter oder was? Ich lass mich doch hier von dir nicht vorführen. Der Bus holperte über das Stück Kopfsteinpflaster und plötzlich fühlte ich die graue Metallstange, in die ich bestimmt schon 100 Mal meine Hand geklammert hatte. Auf dem Schulweg, auf dem Nachhauseweg mit Ranzen, Tasche. Nach 2 Stationen wurde das Gerede der Verkäuferin im Bus durchlässig und verwandelte sich in ein feines Zirpen. Der Klang, der entsteht, wenn ich in der Küche bei meiner Oma sitze und an den Drähten des Eierschneiders zupfe, wenn sie das Abendbrot macht. Das Abendbrot? Überhaupt die Mahlzeiten sind wichtig als Einteilung, als Orientierung, als eine der vielen wunderbaren Einrichtungen des Alltags, der wunderbaren Möglichkeiten zur Wiederholung. Denn unser Leben hat sich nicht umsonst so entwickelt und nach vielen zigtausenden von Jahren diese Art des Existierens in genau diesem Alltag herausgebildet. Es liegt eine tiefe Wahrheit in all dem. Eine Wahrheit, die ich damals in dem Bus erahnte. Eine Wahrheit, die ich aber wieder vergaß, weil sich die Sehnsucht darüber legte. Die Sehnsucht und das Warten. Das falsche Warten und das falsche Hoffen. Eben dieser ganze Mist. Ich kenne dich auch von irgendwoher. Na ja, klar, aus irgendeinem Stück. Nein, nein, von hier irgendwo. Ganz aktuell. Jobbst du bei Erich in der Agentur? Bei wem? Bei Erich Leitmeier in der Agentur. Wer soll das sein? Doch, ich meine, dass ich dich da irgendwo mal gesehen habe. Ich denke, ihr seid nicht mehr zusammen. Was? Was? Wo kommt denn das auf einmal her? Woher weißt du überhaupt, dass ich und Erich... Naja, diese Eifersucht, mit der du mich da löcherst. Eifersucht? Sag mal, du tickst wohl nicht ganz richtig. Ich habe gerade nur überlegt, woher ich dein Gesicht kenne, weil ich dich schon mal gesehen habe. Und das war bei Erich, das könnte ich schwören. Ja, schwör ruhig. Ich kenne keine Werbeagentur Leitmeier und auch keinen Erich. Ich habe nichts von einer Werbeagentur gesagt. Das stimmt. Sie hat nur Agentur gesagt. Und da denkt man doch zuerst an eine Schauspielagentur. Also kennst du den doch? Hört jetzt bitte auf mit dem Durcheinander. Was denn von Durcheinander? Du hast doch an allem was auszusetzen und machst selbst auf Geheimnis. Nur weil mir euer blödes Stück nicht gefällt. Das muss dir überhaupt nicht gefallen, aber du hast überhaupt keine Argumente. Was sind für Argumente? Das liegt doch alles klar auf der Hand. Wenn's mit der einen nicht mehr klappt, geht er zur anderen. Und wenn's mit der nicht läuft, geht er zur nächsten. Aber natürlich zieht er keinen klaren Schlussstrich, sondern hält sich alle schön warm, spielt sie gegeneinander aus, steigt mit der einen ins Bett, dann wieder mit der anderen, lässt alle zappeln und warten, lügt sie von vorn bis hinten an. Sagt, er hätte sich getrennt, aber sieht seine Ex trotzdem immer noch. Und ihr gebt euch für sowas her, das finde ich einfach demütigend. Aber hör mal, das ist ein Stück. Was findest du denn da demütigend? Ich meine, ich weiß ja nicht, was du so gespielt hast. Weißt du doch, die Julia... In Papua-Neuguinea. Aha. Außerdem läuft das in dem Stück doch genau andersherum. Es läuft nie andersherum, nie. So sind die Rollenverteilungen. Die sind festgelegt und bleiben festgelegt. Was meinst du mit Rollenverteilungen? Ach so, nein, das ist doch gerade der Witz, dass der Hausmeister durch seine Beziehungen überhaupt erst in den Konflikt hineingerät, aus dem er sich sonst bequem hätte raushalten können. Und natürlich versucht er das auf die übliche Tour zu lösen. Zum Beispiel nach diesem Abendessen, als seine Freundin und die Frau mit dem kleinen Kind, von dem man übrigens nicht weiß, ob es von ihm ist. So wie bei der Frau vom Professor in dem Stück hier? Nein, das ist was völlig anderes. Wahrscheinlich ist es sogar von ihm. Zumindest kümmert er sich darum. Kümmern, was immer das bedeutet. Jetzt hör doch mal zu. Du hörst überhaupt nicht zu. Ich sag doch gerade, dass das aufgebrochen wird, dass er... Also nach dem Abendbrot mit dem Schinken, als die beiden Frauen weggehen, da sucht er tatsächlich Trost bei dieser Sonja, also seiner Verflossenen. Die trinken zusammen ein Glas Wein. Das war die Rolle, auf die ich mich vorbereitet hatte. Sie sitzen da zusammen auf dem Sofa und er will ihr irgendwie sein Leid klagen. Aber erst reden sie über dies und das, irgendwelche Banalitäten und er fragt sie, ob sie heute vor dem Haus geparkt hätte, so um die Mittagszeit. Und da sagt sie, nein, da war ich schon unterwegs, außerdem parke ich immer vorn an der Ecke. Wo vorn? Na, da beim Kiosk. Hier findest du doch nichts. Aber da ist doch heute verboten. Naja, eben. Deshalb ist ja auch immer was frei. Und die Strafzettel, die schmeißt du einfach weg, oder was? Die passen hier doch auf die Schießhunde. 3 Minuten darfst du doch im Halteverbot. Aber ich denke, du parkst da. Tu ich auch. Ja, und was redest du denn dann für Unsinn? Das ist kein Unsinn. Der Polizist muss doch erstmal am Auto vorbei, dann macht er einen Strich am Reifen und geht weiter seine Runde, um nach 10 Minuten zurückzukommen. In der Zeit kann man das Auto bequem wegfahren. Wenn man das zufällig mitbekommt. Und ich bekomme das eben mit. Das ist doch Quatsch. Du kannst doch von deiner Wohnung aus nicht bis zur Ecke schauen. Brauche ich ja auch gar nicht. Man hat eben so seine Leute. So, so. Und wen, wenn ich fragen darf? Na, den Kabulmann. Was? Der ist wirklich wahnsinnig nett. Die Idee kommt übrigens von ihm. Er hat mir gesagt, dass er den Platz vor seinem Laden nicht bräuchte. Sein Lieferant parkt immer um die Ecke und er selbst hat kein Auto. Und er ruft dich dann jedes Mal an oder klingelt er hier am Ende sogar? Viel besser. Er fährt den Wagen selbst weg. Was? Aber... Das ist doch genial, oder? Das ist doch... Du gibst ihm doch nicht tatsächlich deinen Schlüssel? Er hat natürlich einen eigenen. Einen eigenen Schlüssel? Er hat einen eigenen Schlüssel für deinen Wagen? Ich glaube, ich höre nicht recht. Wirklich? Was soll der denn schon großartig machen mit meinem Wagen? Was der mit deinem Wagen machen soll? Rumfahren, Lieferungen abholen, Unfälle bauen. Du spinnst doch. Ich spinne überhaupt nicht. Wenn er irgendwo rumfährt und geblitzt wird, dann bist du dran. Aber er fährt nirgendwo rum. Er hat doch gar keinen Führerschein. Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Ich denke, der fährt deinen Wagen immer um die Ecke, wenn kontrolliert wird. Naja, gerade mal um die Ecke in die Hofeinfahrt und dann wieder zurück. Das sind keine 50 Meter. Tja, bist du dir denn überhaupt im Klaren, auf was du dich da einlässt? Das ist doch... Außerdem ist das doch völlig beschränkt zu glauben, dass er nicht mit deinem Auto durch die Gegend kutschiert, nur weil er keinen Führerschein hat. Das ist mein Auto. Dafür habe ich gearbeitet. Das zahle ich ab. Damit kann ich machen, was ich will. Ja, ja, nur zu. Und ich kann dann wieder mal den Kopf hinhalten. Du? Du hast damit doch nun wirklich absolut nichts zu tun. Ach, zu wem kommen Sie denn, wenn was nicht in Ordnung ist, na? Was meinst du? Zu wem wohl? Wer war dann deine erste Anlaufadresse hier? Hm, wer? Ich kann mir ja eine andere Wohnung suchen, falls dich das beruhigt. Ja, ja, im Theater ist das immer alles so einfach. Hm? Da kann man abgehen, wenn man nicht mehr weiter weiß. Aber in Wirklichkeit ist das alles ganz anders. Wo soll man denn hingehen? Ha? Wo soll man denn abgehen? Was soll man denn machen? Was soll man denn machen, wenn man sein Leben auf jemanden ausgerichtet hat und die ganze Zeit wartet, immer nur wartet, jeden Abend wartet, jeden Tag wartet, jede Stunde? Dann nützt es nichts, irgendwohin abzugehen, weil man das Warten mitnimmt. Selbst das grausamste, deprimierendste, trostloseste und auswegloseste Stück entlässt einen irgendwann. Selbst wenn es nervenzerreißend ist und die halbe Nacht dauert. Irgendwann steht man wieder draußen und kann sich berappeln und alles abschütteln, kann noch was trinken gehen. Ja, kann euphorisch sein, weil es einem besser geht oder sich distanzieren, weil man es nicht an sich rankommen lassen will. Man kann auf alle Fälle irgendwas machen, die Rollen zurücklassen, die Bühne, die Kostüme, weil es ja nur Kostüme waren. Nur aufgesetzte Perücken und angeklebte Bärte, nur übergeworfene Klamotten, weil das grausamste Stück immer noch tröstlicher ist als diese unerträgliche Warterei, diese unerträgliche Sehnsucht, dieses Herumschweifen durch die Straßen, diese Unruhe, immer woanders sein zu wollen, um ihn nicht zu verpassen. Diese Unruhe, die erst gegen morgen für ein paar Stunden nachlässt, weil er jetzt garantiert nicht mehr kommt. Und selbst da, selbst im Schlaf, selbst in den Träumen, wartest du noch immer, siehst dich selbst beim Warten, siehst dich selbst, wie du lächerlich zurechtgemacht die Straße entlang gehst, in der er wohnt, siehst, wie unsicher dein Schritt ist. Nicht nur wegen der hohen Absätze, sondern auch, weil du was getrunken hast, weil du dir Mut angetrunken hast, aber dann nicht aufhören konntest mit dem Mut antrinken und immer weiter getrunken hast, bis dir endlich alles egal war und alles nur noch wie eine Kulisse war um dich herum, eine ferne Folie, eine Puppenbühne. Winzig kleinen aus Pappmaché, durch die du mit deinen Godzilla-Pants stampfst. Und dein Heulen klingt auf einmal wie ein Brüllen. Und deine Unsicherheit ist verflogen, weil du jetzt einfach das Dach abhebst von seinem Haus und ihn im Ehebett liegen siehst mit seiner Frau. In der blank gescheuerten Wohnung mit den putzigen Kinderchen in ihren Bettchen und dem schon für den nächsten Morgen gedeckten Frühstückstisch. Und du torkelst wie von Kampfjets getroffen zurück in deine jämmerliche Absteige und weißt nicht mehr, nach was du dich mehr sehnst. Nach Leidenschaft oder der Selbstverständlichkeit des Alltags. Und du schläfst in deinen Klamotten ein und du machst... Ich muss unbedingt noch mal Nikita anrufen. Mir wirklich leid. Sowas ist furchtbar. Ich weiß das. Ich kenne das. Das ist grausam. Aber ist es nicht da gerade das Tolle, dass wir nicht alles stumpf erleben müssen, sondern was draus machen können? Dass wir gerade sowas umsetzen können. Hier umsetzen. Es rausschreien können. Zeigen können. Richtig zeigen. Öffentlich zeigen, alles zeigen, gerade weil alle meinen, wir spielen das nur. Das kennst du doch. Du weißt doch, was ich meine. Und umgekehrt müssen wir nicht alles durchmachen, weil wir es hier schon erlebt haben, durchlebt haben, durchgekaut haben, mit allen Konsequenzen. Für dich gilt das vielleicht, für dich, aber nicht für mich. Ich kann das nicht. Ich bin das nicht. Ich hab nichts anderes. Für mich gibt es nichts anderes, nur das da draußen. Ich hab sonst nichts. Nur das Warten, nur das Rumhocken, Rumstehen, Rumlungen. Aber das ist doch Unsinn. Natürlich hast du das alles auch hier. Das hat jede von uns. Das kommt dir jetzt nur so vor. Aber sobald du den ersten Satz sagst, sobald du den ersten Schritt auf die Bühne machst, ist das alles verflogen. Das ist doch der Irrsinn. Aber eben nicht für mich. Für dich, für Jule, aber nicht für mich. Kapierst du das endlich? Für mich verdammt nochmal nicht. Niemals! Nein, das tut mir leid, das kapiere ich wirklich nicht. Und es tut mir auch leid, dass sich das alles so aufregt. Wirklich, das wollte ich nicht. Habe ich gar kein Interesse daran. Ich wollte dich nur erinnern, dass da doch auch eine riesen Chance drinsteckt in dem Ganzen. Weil man das auch manchmal vergisst bei dem ganzen Mist. Klar, da hast du schon recht, aber Schauspielerin... Ich bin aber keine Schauspielerin. Hast du das endlich kapiert? Ich bin keine Schauspielerin. Wieso bist du keine Schauspielerin? Ach so, weil du länger nichts mehr gemacht hast. Das meinst du, weil du angeblich im Ausland warst. Ach so, aber so ist das nun mal. Mach dir da nichts draus. Jeder hat mal eine Durststrecke. Uns geht's jetzt auch nicht so doll. Ja klar, das war bei dir wahrscheinlich verschärft, hab ja keine Ahnung. Ich will das auch nicht kleinreden, aber die Engagements haben doch nichts mit dem zu tun, was man macht, was man kann, was man ist. Natürlich bist du eine Schauspielerin. Bin ich eben nicht. Ich bin keine Schauspielerin. Ich bin nicht so wie du oder Jule. Ach komm, das ist doch jetzt wirklich Unsinn. Immer diese ewigen Vergleiche. Jeder ist doch ein ganz eigener Typ, hat seine eigene Art. Das macht ihn doch aus. Darum geht es doch, das immer weiter herauszuarbeiten. Egal in welche Richtung es geht. Nur so hebst du dich ab. Ich war nicht auf der Falkenberg. Ach, komm, ich doch auch nicht. Und Jule auch nicht. Aber ich war auf gar keiner Schule. Ach so, Quereinsteigerin. Nein. Aber das ist doch super. Sei doch froh, dass du den ganzen Krampf nicht mitmachen musstest. Dass du den Kopf frei hast. Außerdem suchen die doch die Unverbrauchten. Mensch, kapier doch, ich bin das alles nicht. Ich bin einfach... Ja, was? Ja, was? Warum bist du denn sonst hier? Ich bin hier, weil... Ah, oh, es war eine Schnapsidee. Aber was? Was für eine Schnapsidee? Ich wollte doch nur... Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich... Ja, also wenn du nicht drüber reden willst... Doch, doch, bitte. Ich wollte einfach... Ich hab ein Verhältnis mit diesem Erich. Wie? Mit diesem Erich? Ja, mit dem Ex oder was weiß ich, aber wirklich nur der Ex ist von... Von Jule? Was? Mit ihrem Erich? Ja, verdammt nochmal. Aber weshalb denn? Ich meine, weshalb? Kapier ich nicht. Weshalb bist du dann hier? Ich verstehe nicht, was hat dich denn da geritten? Wieso bloß? Ich weiß auch nicht. Ich wollte einfach sehen, wie sie so ist. Und ob sie wirklich nicht mehr so viel miteinander zu tun haben, wie er immer sagt. Und oh, ich sag's doch, es war eine Schnapsidee. Und du hast ein Verhältnis mit Erich? Aber die sind doch noch gar nicht so lange auseinander. Also ich weiß ja gar nicht, ob die wirklich auch... Ja. Wie lang geht das denn schon mit euch? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr? Aber dann frag sie doch einfach. Was? Die fragen ihr. Aber was willst du denn sonst machen? Ich gehe einfach, ich gehe jetzt einfach, ich gehe jetzt einfach. Freut euch doch, eine weniger im Rennen. Du kannst doch nicht einfach so gehen. Wie gehen? Hat die sich immer noch nicht beruhigt? Nein, die hat sich immer noch nicht beruhigt. Hä? Tut mir leid, deshalb geht die jetzt auch. Ja, ihr ist das irgendwie zu viel. Sie will gehen. Sie kommt auch mit der Rolle nicht zurecht. Du fandst die Rolle doch auch unlogisch. Diese Nazi-Tante ist doch viel zu alt. Das stimmt doch alles nicht. Man muss ja auch nicht alles mitmachen. Ich meine, ich bleib jetzt, aber ich kann verstehen, wenn sie geht. Ja, aber warum willst du denn jetzt gehen? Ach komm, wir ziehen das hier zusammen durch. Die eine kriegst, die anderen eben nicht, so ist das nun mal. Aber probiert haben sollte man es wenigstens. Oder trägt man dir die Rollen sonst hinterher? Nein, natürlich nicht. Nein. Meine Oma allein mit meiner Mutter. Meine Mutter allein mit mir. Ich allein. ohne jemanden. Wirklich allein. Meine Oma, die das Büchlein aufhebt, weil es sie an die eine Berührung erinnert. Das Büchlein und das Wissen, was Omnibus bedeutet. Ein Wort, das ungesagt dahin vegetiert, unbenutzt weitergegeben wird, weil es für etwas anderes steht. Und mir war so unendlich schlecht, so kotzübel, so wie mir jetzt kotzübel ist und schlecht. Und ich versuche, an etwas anderes zu denken, krampfhaft, an irgendwas, irgendein Wort, irgendeinen Satz, eine Silbe. An das Gedicht vielleicht. Den Titel des Gedichts. Weiß und Rot. Schnee und Blut. Schneeweißchen und Rosenrot. Julia und Julischka. Oder Julia und ich. Julia die Weiße, ich die Rote Rose. Oder umgekehrt. Es ist egal. Weil wir ohnehin beide in unsere Stickereien flennen. In unsere wunderbaren Stickereien, die zeigen, wie wir uns die Welt einmal vorgestellt haben. Als Kinder in der leeren Oma-Wohnung, kurz bevor wir begriffen, dass die Oma auch mal jung war, wie unsere Mutter. Und unsere Mutter deshalb auch mal alt sein wird. Und unsere Mutter ein Mädchen war, wie wir. Und wir deshalb auch alt sein werden, wie sie. Oder sogar noch älter. Noch einsamer. Auf ewig allein in einem halbbezogenen Bett. Sie hat mir gerade erzählt... Was habe ich? Ich habe gar nichts, absolut nichts. Was jetzt? Sie hat mir gerade erzählt, in was für einem Stück sie letztens gespielt hat. Das klang ganz interessant. Eine Dreiecksgeschichte. Bitte? Zumindest ansatzweise. Also da ist eine Stelle ausgeschrieben für eine Arzthelferin in einem Krankenhaus. Und da bewirbt sich eine Frau, die ist auch Arzthelferin. Klar, das wäre ja auch sonst... Naja... Aber eine zweite, die sich da auch bewirbt, die ist in Wirklichkeit... Jetzt hör doch bitte mit dem blöden Stück auf, das interessiert doch nicht. Völlig an den Haaren herbeigezogen alles. Deshalb will ich hier nicht nochmal so einen Quatsch mitmachen. Was soll denn das für ein Stück sein? Habe ich noch nie gehört. Das war in einem Off-Off-Theater, einem Kollektiv. Die haben sich das selbst erarbeitet, oder? Ja, das haben wir uns selbst erarbeitet. Arzthelferin, ein Bewerbungsgespräch. Da habt ihr euch echt was Tolles erarbeitet. Sag ich doch. Und? Hast du jemanden erreicht in der Kita? Ja, alles okay. Erich war doch da und hat Felix abgeholt. Was? Sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Ach, ganz furchtbar alles. Sie steckt gerade in einer problematischen Zweierkiste. Außerdem hat sie mir gestanden, dass sie keine Schauspielerin ist. Wie? Ja, irgendwie ist sie mit ihrem Job nicht mehr zufrieden und wollte sich verändern. Und da hat sie von einer Freundin von dem Termin erfahren und sich einfach angemeldet. Na, die hat Nerven. Ja, und die gehen jetzt gerade mit ihr durch. Sie hat einfach Angst vor der eigenen Courage. Kann man doch verstehen. Ja, hätte ich an ihrer Stelle auch. Aber wir sollten uns vielleicht jetzt gerade noch mal 5 Minuten etwas beruhigen und um das Stück kümmern. Sonst sehe ich das schwarz für uns alle. Ja, finde ich auch gut. Ich hole sie mal. Julia! Tatsächlich weg? Einfach abgehauen? Auch gut. Ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte auch ein ziemliches Problem gehabt, wenn sie am Ende noch die genommen hätten. Also wenn du die Rolle kriegst, ist das völlig in Ordnung. Damit kann ich gut leben. Aber die Tante da... Ich weiß nicht. Sie tut mir irgendwie leid. Ja, du tust mir auch leid. Wie? Was meinst denn du damit? Wegen meiner Krankheit? Da war doch nichts, habe ich doch gesagt. Ja, klar, ich weiß, dass da nichts war. Alles in bester Ordnung. Was willst du denn damit sagen? Dass ich markiere? Etwa nicht? Natürlich nicht. Was denkst du denn? Warum sollte ich denn? Um dich interessant zu machen. Interessant? Aber damit mache ich mich doch nicht... Mit sowas macht man sich doch nicht interessant. Das ist doch eher ein Manko. Wie man es nimmt. Guck mal. Die hat ihre Tasche vergessen. Oder ist das deine? Nein, die muss von ihr sein. Aber wie meinst du das, wie man's nimmt? Was willst du damit sagen? Mensch, lass das doch! Ja, vielleicht steht da ein Name. Ich möchte mal wissen, mit wem ich es da eigentlich zu tun habe. Meine Güte, was ist das denn? Ein Messer! Was hatte die denn damit vor? Mensch, hör doch auf damit! Ich hätte doch recht. Die hatten nicht mehr alle Tassen im Schrank. Guck mal, Poesiealbum. Hör doch auf, bitte, das geht uns doch alles nichts an. Findest du? Wenn jemand mit einem Schlachtemesser durch die Gegend läuft, das geht mich schon was an. Ich weiß doch gar nicht, warum die das dabei hat. Vielleicht hat sie das gerade gekauft. Genau. Ich weiß doch nicht, warum da einer mit einem Sprengstoffgürtel rumläuft. Vielleicht hat er den gerade gekauft. Die hat ein Rad ab, das sag ich dir. Die ist einfach gerade in einer schwierigen Phase. Hab ich dir doch gesagt. Kein Engagement und das mit ihrer Beziehung klappt auch nicht. Kann ich mir vorstellen. Hier, hör mal. Diese unerträgliche Sehnsucht nach deinem Körper. Dieses Umherstreifen durch die Stadt. Diese Unruhe, immer woanders sein zu wollen, um dich nicht zu verpassen. Diese Unruhe, die erst gegen morgen für ein paar Stunden nachlässt, weil du jetzt garantiert nicht mehr kommst. Und selbst dann, selbst im Schlaf, selbst in den Träumen, warte ich noch immer auf dich. Hat sie das nicht gerade vorhin zum Besten gegeben? Aber das ist doch egal. Lass sie doch. Ich weiß nicht, ob in deinen Tagebüchern nicht auch sowas drinsteht. Das ist doch gemein, in den privaten Sachen von jemandem rumzuschnüffeln. Guck mal. Die malt sogar Herzchen und hat Fotos von dem Typen. Was ist denn? Was hast du denn? Hey, Jule. Hallo, sag doch mal einen Ton. Was hast du denn? Das ist Erich. Wie? Das hier auf den Fotos. Das ist Erich. Ach, Unsinn. Der sieht Erich vielleicht ähnlich. Warum sollte sie denn ausgerechnet... Nein. Das Foto hier, das hab sogar ich selbst gemacht. Ich kenne das. Echt? Ja, sieht ihm schon ein bisschen ähnlich. Ja, kapierst du nicht? Das ist Erich. Und die Tante, die... Was will die denn hier? Was will die denn bloß? Ich kapier das nicht. Kapierst du das? Was will die denn? Ich, also... Aber ihr seid doch nicht mehr zusammen, oder? Was spielt denn das für eine Rolle? Seid ihr nun oder nicht? Was geht dich das denn an? Oh. Wenn es um deine Privatsphäre geht, bist du auf einmal heikel. Aber das ist doch was anderes, was völlig anderes. Finde ich nicht. Die taucht hier mit einem Messer auf, mit einem infantilen Poesiealbum und Fotos von meinem Mann. Das findest du normal? Was ist schon normal? Ich weiß nicht, ob... Entschuldigt, ich habe meine Tasche... Hey, was? Pass auf! Was soll das denn? Nicht. Hör sofort das auf. Messer! So, du Schlampe, wenn du so genial aus meinem Album vorlesen kannst, dann lies doch weiter. Los, lies weiter, aber mit Gefühl, wenn ich bitten darf. Ja, mit Gefühl. Denn wenn mir was nicht passt, dann kannst du deine schöne Visage vergessen. Und auch deine Karriere, die du ja bloß dieser lieblichen Fresse verdankst. Überhaupt alles kannst du vergessen. Kapiert? Mensch, Julia, Julia, hör doch bitte auf. Lass das doch, um Gottes Willen. Hör doch bitte einfach auf damit. Das war doch nicht so gemeint. Wir haben uns Sorgen gemacht um dich. Wir wollten wissen, wer du bist, ach, hör wo auf, du wohnst. Ach, auf diesen Scheißdreck zu labern. Hör einfach auf. Verstehst du? Einfach Klappe halten. Horch dich dahin, sonst passiert was. Und kein Mucks. Jule gibt uns nämlich jetzt eine Probe ihres überragenden Könnens. Los, wird's bald. Ich weiß nicht. Was? Was soll ich? Einfach die nächste Seite, nur die nächste Seite. Einfach ablesen. Nichts weiter, nur lesen. Kapierst du das, lesen? Aber mit Gefühl. Ich will keine Millimeter Distanz hören, verstehst du? Keinen Funken Ironie. Nichts, nur den Text. Ich will diesen Text von dir hören. So hören, als wäre er von dir, kapiert? Als würdest du das fühlen. Hast du verstanden? Weißt du, was es ist, fühlen? Ha? Weißt du das? Ja? Ja? Dann los. So will ich das hören. Als hättest du es geschrieben. Kapiert? Fühlen. Hast du es kapiert? Fühlen. Los. Ich kann nicht so. So, das geht nicht. Mit dem Messer am Hals. Ich kann so nicht. Niemand kann so. Doch. Julia. Doch. Wenn man fühlt, dann kann man so. Dann kann man in jeder Lage, dann kann man selbst mit einem Messer am Hals, wenn man ohnehin das Messer am Hals hat, ohnehin das Messer spürt bei jedem Schritt, in jeder Sekunde, Stich um Stich um Stich um Stich. Ich verstehe dich ja, Julia, wirklich. Du bist außer dir. Das verstehe ich doch. Wir verstehen das. Das ist doch klar. Das hält man einfach nicht aus, was du da... Wirklich, das verstehen wir doch. Aber das mit dem Fühlen, das weißt du doch selbst, das mit dem Fühlen, das geht doch nicht auf Kommando, einfach so aus dem Stand. Das schafft keiner. Kein Profi, verstehst du? Niemand. Wenn du uns einfach einen Moment Zeit lässt, uns reden lässt, in Ruhe reden lässt, dann ist das kein Problem. Dann, ja klar, dann seid ihr wieder die Profis, ne? Die mir alles vorgaukeln, was ich nur will. Klar, kapiert. Hab verstanden. Sag mal, für wie bescheuert hältst du mich eigentlich, ha? Für wie blöd? Du hattest deinen Auftritt schon. Da konnten wir ja sehen, wie man das macht. Wie man einen Raum betritt, als wäre es eine Bühne. Ganz wunderbar hast du uns mit deinem Gerede eingelullt und für dumm verkauft. Uns zum verblödeten Publikum deiner Schmierenkomödie gemacht. Nein! Den Mist brauche ich nicht nochmal, garantiert nicht. Du hältst für heute die Klappe, ja? Ja, das stimmt. Du hast ja recht. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Ist mir auch peinlich jetzt. Das war auch falsch. Ja. Wirklich. Vollkommen bescheuert. Ich sehe das auch ein, aber du machst doch jetzt sowas Ähnliches. Nur mit Gewalt. Ich habe euch ja nicht gezwungen. Ich meine, natürlich ist das nicht besser. Das ist genauso bescheuert. Komm, leg doch einfach das Messer weg und lass uns einfach mal einen Moment Atem holen. Nur einen Moment und dann über alles reden. Ich kann euer Geschwätz nicht mehr hören. Das steht mir bis hier. Du ziehst immer gerade das raus, was dir in den Kram passt. Ja, du schminkst dich nachher ab und gehst. Du gehst, ihr geht. Aber ich kann nicht. Ich hab nicht. Ach, was, ich hab das auch schon alles gesagt. Aber jetzt tu doch nicht so, als hätten wir keine Probleme. Als würden wir alles auf der Bühne erledigen. Alles auf der Bühne lassen. Als gäbe es da nicht genauso ein beschissenes Leben mit genauso beschissenen Problemen. Und schon sind wir wieder bei dir. Bei deiner jämmerlichen Geschichte und bei meinen dämlichen Klischees. Weil sich bei euch alles immer nur um euch dreht und um nichts anderes. Alles dreht sich immer nur um euch. Ihr wisst gar nicht, was andere fühlen, was andere für ein Leben führen, weil ihr euch auf die Bühne stellt und eure Überheblichkeit rausposaunt. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Ist ja alles besser, ne? Und dann führt ihr den armen Deppen wie mir vor, wie arm und beschissen ihr Leben ist. Und indem ihr die Armseligkeit und Beschissenheit vorführt, fühlt ihr euch erhaben. Wunderbar erhaben. Jede Aufführung eine einzige Apotheose. Göttlich, verklärt. Ihr macht aus der Armut und Scheiße von uns Gold. Euer Gold. Und ich will einfach nicht mehr von euch missbraucht und gequält werden. Du hast ja recht. Du hast ja wirklich recht. Also, mit vielem, was du da sagst, hast du ja völlig recht. Aber wir missbrauchen dich doch nicht. Wir quälen dich doch nicht. Auch nicht, wenn wir deine Qual darstellen. Meine Qual darstellen? Was bildest du dir eigentlich ein, ha? Nichts könnt ihr von mir darstellen. Nichts. Absolut nichts. Gar nichts. Absolut nichts, meine Qual. Soll ich dir mal zeigen, was meine Qual ist? Ha? Meine Qual? Was weißt du, verdammte Fotze, denn von meiner Qual? Nichts. Absolut nichts. Natürlich. Tut mir wahnsinnig leid. Ich rede völligen Stuss. Ich weiß von nichts. Nichts von deiner Qual. Nur, dass sie furchtbar sein muss, grausam sein muss, unerträglich sein muss. Aber es hilft doch nichts, mit einem Messer rumzulaufen, um andere... Was? Mit einem Messer rumlaufen, um andere... Um andere was? Was? Nichts. Ja. Ich laufe mit einem Messer rum. Ja, ich laufe mit einem verdammten Messer rum. Aber weißt du auch warum? Hä? Weißt du, warum ich ein Messer dabei habe? Weißt du warum? Nein, ich habe natürlich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, warum du ein Messer dabei hast. Um jemanden abzustechen. Ich will jemanden abstechen. Den Entschluss habe ich schon vor Tagen gefasst, vor Wochen. Das hat mit euch gar nichts zu tun. Das braucht ihr euch gar nicht einbilden. Ich bin an einem Morgen aufgewacht und wusste, ich steche jemanden ab. Aber warum denn? Irgendjemand? Du wolltest... Quatsch. Natürlich nicht irgendjemand, nein. Jemand ganz bestimmten. Es war mir klar, dass ich den abmurksen muss, abstechen. Richtig abstechen. und zusehen, wie er verblutet, langsam verblutet. Nicht die Augen davor verschließen, sondern zusehen, bis zuletzt. Mein Gott, aber wen denn? Mich. Ich will mich abstechen. Los, Julis, geh nur weg. Die ist vollkommen übergeschnappt. Los. Nein, halt, warte doch. Warte, wir können jetzt nicht weg. Wir können sie nicht so lassen. Die tut sich noch was an. Die tut sich doch wirklich was an. Wir müssen weg, los. Die Frau ist durchgeknallt. Die ist vollkommen durchgeknallt. Ja, das bin ich. Ich bin vollkommen durchgeknallt. Warte doch, bitte. Julia, ich bitte dich. Bitte, warte. Nein, nur einen Moment. Dein Wunsch. Du wolltest doch, bitte, warte doch. Nur eine Minute, bitte. Ich werde versuchen, es zu lesen. Versprochen. Ich versuche wirklich zu lesen. Ohne Distanz, ohne Ironie. Wirklich so, als hätte ich es selbst geschrieben. So gut ich kann. Wirklich. Wirklich so, als hätte ich es selbst geschrieben. Das verspreche ich dir. Und ich will es auch. Wirklich. Ich will es fühlen. Ich will fühlen, was du gefühlt hast. Ohne Abstand, ohne Wertung. Ohne mich darüber zu erheben. Wo war die Stelle? Ja, ich hab's schon. Hier, ich sehe schon. Hier, genau hier. Ich versuch's wirklich. Ich habe jetzt begriffen, warum Menschen zusammenbleiben und nicht mehr auseinandergehen. Stattdessen Tag und Nacht aneinander kleben und sich immer wieder gegenseitig versprechen, beieinander zu bleiben. Nicht, weil sie nicht genug voneinander bekommen können, sondern weil sie nicht ertragen können, das zu fühlen, was ich immer zu fühlen muss. Das Zusammenbleiben verhindert die Erinnerung. Alles geht immer weiter. Ein Moment wird vom nächsten abgelöst und immer ist der andere da und versichert einem, dass alles gleich bleibt, dass sich alles wiederholt, man nichts vermissen, nichts erinnern muss. Man sehnt den Überdruss herbei, weil er vom unerträglichen Gefühl der Sehnsucht befreit. Und nur weil man nicht begreift, um was es geht, redet man sich ein, sobald man allem überdrüssig geworden ist, zufrieden und schmerzfrei, dass einem jetzt etwas fehlt. Dabei fehlt einem nichts. Es fehlt einem nichts. Das begreift man erst, wenn man aus dem Überdruss auftaucht, um wieder diese verdammte Sehnsucht zu spüren, die nur für einen kurzen Moment eine Spur von Glück in sich trägt und sofort wieder in diesen unerträglichen Schmerz kippt. Und nur wenn man einmal den Überdruss verlassen hat, weil man den Schmerz bereits vergessen hatte, begreift man, dass es ein Fehler war, ein unverzeihlicher Fehler, weshalb man sich nun danach sehnt, wieder in diesem erlösenden Überdruss versinken zu können. Und diesmal für immer. Das einzige Mal wirklich verliebt ist man nur dann, wenn man noch nicht weiß, was Liebe wirklich ist. Wenn man nur wartet und gleichzeitig etwas herbeisehnt und doch hofft, dass das, was man herbeisehnt, nie eintritt. Dieses Gefühl aushalten. Aushalten, dass man sich nicht selbst helfen kann. Das aushalten. Und nichts darüberlegen über dieses Gefühl. Einfach nur dahingehen zwischen den glücklichen Paaren. Jule, Julia, Julischka. Ein Hörspiel von Frank Witzel. Mit Jule Böwe, Julia Riedler und Julischka Eichel. Musik: Frank Witzel. Ton und Technik: Julia Kümmel, Roland Grosch und Mike Weißzack. Regieassistenz: Hertha Steinmetz. Regie: Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2019. Dramaturgie und Redaktion: Leonhard Koppelmann.